Liebe Lernerinnen, liebe Lerner, mit Deutsch üben, hören und sprechen B1 können Sie Ihr Hörverständnis und Ihre Sprechfertigkeit trainieren. Viel Spaß! Fangen wir an. A. Leben und Liebe. A. Übung 1. Die erste Verabredung. 1a. Bitte hören Sie und kreuzen Sie an. Was ist richtig? Katrin und Ralf haben sich auf einer Geburtstagsparty bei gemeinsamen Freunden kennengelernt. Sie waren sich sehr sympathisch und haben sich für Samstagabend in einer Kneipe verabredet. Ralf sitzt schon an einem Tisch, als Katrin mit kleiner Verspätung eintrifft. Katrin, hier! Hey, da bist du ja. Schön, dich zu sehen. Oh, tut mir so leid, Ralf. Ich habe ganz knapp meine Trambahn verpasst. Und die nächste kam erst 10 Minuten später. Ach, kein Problem. Ich war auch nicht ganz pünktlich. Jetzt entspann dich erst einmal. Möchtest du auch ein Glas Rotwein? Ja, gerne. Ist deiner gut? Schön trocken? Ja, mir schmeckt er. Da, probier doch mal. Wenn ich darf? Lecker. Den nehme ich auch. Noch einen Viertelliter von dem Rotwein, bitte. Super, dass es heute Abend geklappt hat. Letztes Mal hatten wir ja nicht viel Zeit zum Reden. Klar, das war ja auch Werners Geburtstag. Aber jetzt, erzähl mir doch noch mal, was du beruflich machst. Das habe ich auf der Party nicht so richtig verstanden. Ach, das ist nicht so schwierig. Ich bin selbstständig und arbeite als Übersetzer für verschiedene Verlage. Gerade übersetze ich ein Jugendbuch aus dem Englischen. Du sprichst dann sicher fließend Englisch, oder? Ja, sonst wär's schwierig. Aber Sprachen waren schon immer mein Hobby. Ich kann auch Französisch, Spanisch und Italienisch. Und du? Oh nein, da bin ich nicht gut. Englisch geht gerade so. Aber mein Schulfranzösisch versteht in Frankreich keiner. Meine Leidenschaft ist mehr der Sport. Stimmt. Du hast ja erzählt, dass du Physiotherapeutin bist. Was machst du denn am liebsten? Reiten ist mein Lieblingssport. Wenn das nur nicht so teuer wäre. Aber ich fahre auch gern Rad, schwimme und segle gern und gehe oft zum Joggen. Und im Winter natürlich Skifahren und Langlaufen. Wann hast du denn noch Zeit zum Arbeiten? Tja, da habe ich wirklich Glück. Ich arbeite in der Praxis meiner Mutter und bin deshalb ein wenig flexibel in meinen Arbeitszeiten. Aber das ist bei dir doch sicher auch so. Du bist doch selbstständig. Naja, schon. Aber ich muss rechtzeitig fertig sein, damit ich wieder neue Aufträge bekomme. Klar, das verstehe ich. Man muss sicherlich sehr diszipliniert sein, wenn man allein zu Hause arbeitet. Du lebst doch allein, oder? Nicht ganz. Ich wohne mit meiner kleinen Schwester in einer WG. Sie ist gerade bei meinen Eltern ausgezogen und wollte nicht allein in einer fremden Stadt leben. Ich mag sie sehr. Du wirst sie ja bald kennenlernen. Ach ja? Ja, ich meine, wenn du willst. Du könntest mich ja mal besuchen. Ich kann wirklich gut kochen. Na, das ist doch ein Angebot. Wie wär's mit Samstag in 8 Tagen? Okay, das müsste passen. Was isst du denn gerne? Hören Sie noch einmal die Ausschnitte aus dem Gespräch und ergänzen Sie die Lücken. 1. Ich musste noch ein bisschen auf Katrin warten, denn sie kam leider nicht pünktlich. 2. Sie macht im Sommer und im Winter viel Sport, aber Reiten ist ihr Lieblingssport, obwohl das so teuer ist. 3. Auf der Party hatte ich nicht ganz verstanden, was Ralf beruflich macht, aber jetzt hat er es mir erzählt. Er ist selbstständig und arbeitet als Übersetzer. 4. Er hat ein großes Talent für Sprachen und spricht Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. 5. Er wohnt mit seiner Schwester zusammen. Die ist von zu Hause ausgezogen und wollte nicht allein in einer fremden Stadt leben. 1c. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie und antworten Sie auf die Fragen. 1. Warum kommst du so spät? Ich habe ganz knapp meine Trambahn verpasst. 2. Was machst du beruflich? Ich bin selbstständig und arbeite als Übersetzer für verschiedene Verlage. 3. Was machst du in deiner Freizeit? Reiten ist mein Lieblingssport. Ich schwimme gern, segle und fahre Ski. 4. Wohnst du allein? Nein, ich wohne mit meiner Schwester in einer WG. 1a. Übung 2. Beziehungsprobleme. 2a. Hören Sie und kreuzen Sie die richtige Lösung an. Martha und Max sind schon seit 2 Jahren zusammen, aber sie leben nicht zusammen. Nun hat Martha Benjamin, einen guten Freund aus ihrer Studienzeit, wieder getroffen und möchte mit ihm am Wochenende zum Skifahren gehen. Du, ich denke, das wird richtig toll. Seine Eltern sind auf ihrer Hütte in den Bergen und er fährt übers Wochenende zu ihnen. Ich finde das wahnsinnig nett von ihm, dass er mich dazu eingeladen hat. Max? Hm? Was ist denn? Was hast du denn? Was ich habe? Du erzählst mir so einfach, dass du das Wochenende mit einem anderen Mann und seinen Eltern in den Bergen verbringst und fragst mich dann ganz unschuldig, was ich habe? Max, komm, du bist doch wohl nicht etwa eifersüchtig? Natürlich nicht. Aber warum bist du dann so wütend? Du kommst noch nicht einmal auf die Idee, dass du mich vielleicht fragen könntest, ob es mir recht ist. Du bist einfach das Wochenende nicht da, hast eine schöne Zeit mit einem anderen Mann und ich bin dir ganz egal. Sowas von Egoismus habe ich ja noch nie erlebt. Ach ja, und wenn du deine Mountainbike-Touren planst, hast du mich da jemals gefragt? Das ist ja was anderes. Das mache ich mit meinen Freunden. Ich fahre auch mit einem Freund zum Skifahren. Aber das ist ein Mann. Oh, Max, bist du wirklich so altmodisch? Benjamin war während meines ganzen Studiums einfach mein bester Freund. Wir hatten nie etwas miteinander. Was nicht ist, kann ja noch werden. Jetzt mach aber mal einen Punkt. Schließlich sind seine Eltern ja auch auf der Hütte. Glaubst du im Ernst, da kann sich eine romantische Zweisamkeit entwickeln, wenn Mama und Papa dabei sind? Vielleicht wären sie gern deine zukünftigen Schwiegereltern. Also Max, das wird mir jetzt wirklich zu doof. Wir beide sind doch zusammen. Und bisher hatte ich das Gefühl, dass wir auch sehr glücklich miteinander sind. Doch wenn du jetzt anfängst, mich so einzusperren... Ich sperre dich ein? Nur weil ich nicht glücklich bin, dass du statt mit mir ein Wochenende mit einem anderen Mann verbringst? Wie würdest du das denn finden? Stell dir mal vor, ich und eine attraktive Frau auf einer wunderschönen Berghütte, wo es nur einen Raum zum Schlafen gibt und... Und ihre Eltern daneben liegen und schnarchen. Aber ich muss schon zugeben, so ganz toll würde ich das auch nicht finden. Du musst mir halt vertrauen. Das tue ich ja, Martha. Aber dass du nicht vorher mit mir darüber redest und es mit mir besprichst, ob du die Einladung annehmen sollst oder nicht, das hat mich echt enttäuscht. Ja, das kann ich schon verstehen. Aber hättest du denn dann anders reagiert? Das wäre doch auch keine andere Situation. Ja, aber ich hätte das Gefühl, dass du an mich denkst und ich dir wichtig bin. Vielleicht sollten wir noch eine Nacht darüber schlafen und morgen noch einmal darüber reden. In aller Ruhe. Gut, Max. Du? Hm? Ich liebe dich doch. Ich dich doch auch. Das ist ja das Problem. B. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie und sprechen Sie nach. Achten Sie auf den emotionalen Ausdruck. 1. Was hast du denn? 2. Du bist doch wohl nicht etwa eifersüchtig? 3. Warum bist du denn so wütend? 4. Du kommst noch nicht einmal auf die Idee, dass du mich vielleicht fragen könntest, ob es mir recht ist. 5. So etwas habe ich ja noch nie erlebt. 6. Jetzt mach aber mal einen Punkt. 7. Also, das wird mir jetzt wirklich zu dumm. 8. Wie würdest du das denn finden? 9. Ich muss zugeben, das wäre wirklich nicht so toll. 10. Das hat mich echt enttäuscht. 11. Vielleicht sollten wir eine Nacht darüber schlafen und morgen noch einmal darüber reden. A. Übung 3. Guter Rat ist nicht teuer. 3a. Hören Sie und ergänzen Sie die Lücken im Text. Ulrich hat von seiner Firma ein gutes Angebot bekommen. Er kann Abteilungsleiter werden, muss aber in einer anderen Stadt arbeiten. Seine Frau Gabi möchte nicht umziehen, weil sie gerade ein Haus gekauft haben und Lilly, ihre Tochter, in die Schule gekommen ist. Außerdem hat Gabi eine gute Teilzeitstelle in einer Apotheke. Ulrich weiß nicht, was er tun soll und trifft sich mit seiner Schwester in einem Café, um vielleicht von ihr einen guten Rat zu bekommen. Hallo, Schwesterchen. Schön, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Ist doch klar, Uli. Da komme ich doch gleich, wenn mein kleiner Bruder ein Problem hat. Trinkst du auch einen Cappuccino? Ja, einen großen. 2 große Cappuccini, bitte. So, und jetzt nochmal von vorne. Vorhin am Telefon habe ich nicht alles ganz richtig verstanden. Worum geht's genau? Also, mein Chef hat mir letzten Freitag angeboten, die neue Abteilung in Frankfurt als Leiter zu übernehmen. Das wäre genial für meinen Lebenslauf. Auch die Aufgabe wäre eine wirklich interessante Herausforderung. Und es wird gut bezahlt. Super! Gratulation! Danke. Ich habe mich auch wirklich gefreut. Aber Gabi möchte auf keinen Fall umziehen. Sie liebt ihre Arbeit in der Apotheke. Und Lilly ist doch auch gerade erst in die Schule gekommen. Das heißt, dass du dir unter der Woche ein Zimmer in Frankfurt mieten müsstest. Genau. Die einfache Strecke von 200 Kilometern jeden Tag zu machen, ist unmöglich. Das geht weder zeitlich noch finanziell. Könntest du denn nicht auch von zu Hause aus arbeiten? Das hatte ich auch schon vorgeschlagen. Mein Chef war von der Idee nicht begeistert. Aber er meinte, den Freitag müsste ich nicht unbedingt im Büro verbringen, wenn nicht gerade wichtige Besprechungen stattfinden. Aber das wäre doch eine gute Lösung. Dann bist du immerhin von Donnerstagabend bis Sonntagabend zu Hause. Naja, schon, aber ich bekomme nichts mehr vom Familienleben mit. Und Gabi müsste alles alleine machen. Aber schau mal, wenn du viel zu tun hast, gehst du morgens um 7:30 aus dem Haus und kommst auch nicht vor 8 Uhr abends nach Hause. Und Lilly muss um die Zeit ins Bett. Mehr als ein Gute-Nacht-Kuss ist da nicht drin. Und ich glaube auch nicht, dass du dann noch den Rasen mähst oder den Wasserhahn im Bad reparierst. Naja, natürlich nicht. Das macht eigentlich Gabi sowieso alles allein. Siehst du?

Er gab Konzerte in der ganzen Welt und lebte mit seiner zweiten Frau in New York. 11. Wo wollte Henschle im Alter leben? Er wollte wieder in Deutschland leben. B. Haus und Heim. B. Übung 1. Konzerte kontra Kompost. 1a. Carla und Kurt müssen aus ihrer alten Wohnung ausziehen. Nun stellt sich die Frage, ob sie in der Stadt bleiben oder aufs Land ziehen sollen. Hören Sie den Dialog und ergänzen Sie die Tabelle mit den Argumenten der beiden. Willst du denn dein ganzes Leben in Städten verbringen? Du musst doch auch mal eine andere Erfahrung machen. Bitte, Carla, was soll ich denn auf dem Land? Alle Wege sind weit, ob du ins Kino gehen oder vielleicht mal ein Theater oder Konzert besuchen willst. Und wann würden wir dann noch unsere Freunde sehen und mit ihnen ausgehen? Das ist doch kein Argument. Wann gehen wir denn schon abends weg? Dazu sind wir doch immer viel zu müde. Aber wir könnten, wenn wir wollten. Ja, aber was meinst du, wie erholsam es wäre, abends einfach bei einem Glas Wein in unserem Garten zu sitzen oder noch einen Spaziergang zu machen? Wir könnten einen Hund haben und eine Katze und... Meine Liebe, vergiss bitte nicht, dass ich eine Tierhaarallergie habe. Ja. Ja, ist schon gut. Also kein Hund. Vielleicht Hühner. Was hast du denn? Hier gibt es schließlich auch Parks zum Spazierengehen. Ja, mit Unmengen von anderen Leuten. Wo du auch bist, nie bist du allein. Möglicherweise fühlst du dich auf dem Land sehr schnell zu allein. Und dann die Ruhe. Hier hat man nachts das Gefühl, als würde einem die Straßenbahn über die Bettdecke fahren. Und so ein Häuschen auf dem Land, wo du nur den Wind in den Bäumen rauschen hörst. Carla, du hast vielleicht romantische Vorstellungen. Den Wind hörst du heute nur noch mitten im Wald in den Bäumen rauschen. Und bei aller Liebe, ich ziehe nicht mit dir mitten in den Wald. Ein bisschen Zivilisation hätte ich schon gerne. Das will ich ja auch. Und es sollten natürlich ein paar Geschäfte in der Nähe sein. Aber ich würde auch gern selbst Gemüse im Garten anbauen. Und unseren Biomüll könnte ich auf einen Komposthaufen werfen. Und daraus wird dann wieder Erde und... Hast du eigentlich eine Ahnung, wie viel Zeit so ein Garten braucht? Klar! Und davon träume ich seit Jahren. Und was machst du, wenn wir in Urlaub fahren? Deine Pflanzen vertrocknen lassen? Da gibt es doch bestimmt nette Nachbarn, die in dieser Zeit den Garten gießen. Mach dir da mal keine Sorgen. Schau doch, jetzt sind wir in einer Viertelstunde im Büro. Wenn wir rausziehen aufs Land, brauchen wir mindestens eine Stunde. Und es kostet entweder Benzin oder ein Zugticket. Aber dafür zahlen wir viel weniger Miete. Und wenn wir unsere Freunde sehen wollen, laden wir sie einfach übers Wochenende zu uns ein. Das ist dann wie ein Kurzurlaub für sie. Und all die Einkaufsmöglichkeiten hier? Du bist doch diejenige, die so gern shoppen geht. Da siehst du mal, wie sparsam wir leben werden. Keine tolle Boutique mehr, die mich zum Einkaufen verführt. Dann bin ich halt leider nicht mehr so schick gekleidet. Ah, oh, ich sehe dich schon nur noch in Jeans und alten Pullis rumlaufen. Mit Erde unter den Fingernägeln. Naja, du wirst ja auch nicht in Anzug und Krawatte den Rasen mähen. Ich werde gar nicht den Rasen mähen. Und wenn du glaubst... B. Verbinden Sie die passenden Satzteile und sprechen Sie nach. 1. In der Stadt gibt es viele kulturelle Angebote. Auf dem Land ist kein Theater oder Kino in der Nähe. 2. In der Stadt gibt es gute Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung. Auf dem Land hat man meist weite Wege. 3. In der Stadt ist der Weg zur Arbeit kurz. Vom Land aus dauert die Fahrt zur Arbeit lang und kostet viel. 4. Auf dem Land sind die Häuser meist preiswert. In der Stadt zahlt man hohe Mieten.

Sie sollten sich einfach an die Hausordnung halten. 12. Wir können doch über alles reden. Sagen Sie mir einfach, wenn Sie etwas stört. 3. Alternativ wohnen. 3a. Im Radio gibt es heute den Themenabend Architektur heute. Ein Beitrag beschäftigt sich mit alternativen Wohnformen. Dazu sind zwei Frauen eingeladen worden, die seit Jahren sehr ungewöhnlich wohnen. Hören Sie und ergänzen Sie die Lücken. In unserem Studio darf ich heute zwei Damen begrüßen, die schon lange nicht mehr in einem gewöhnlichen Haus geschlafen haben. Zuerst möchte ich gerne Wanda Roth ein paar Fragen stellen. Guten Abend, Wanda. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich freue mich auch. Guten Abend. Wanda, Sie leben seit 3 Jahren etwa 10 Meter über dem Erdboden. Bitte erklären Sie doch unseren Hörerinnen und Hörern, wie das sein kann. Ja, ich lebe in einem Baumhaus. Eigentlich sind mir Baumhäuser seit meiner Kindheit vertraut. Meine Eltern hatten ein großes Grundstück mit vielen alten und hohen Bäumen. Dort hatte ich als Kind schon immer ein Baumhaus, in das ich mich gerne zurückgezogen habe und wo ich mein ganz eigenes Reich hatte. Aber so einfach wie ein Spielhaus für Kinder dürfen wir uns Ihre Behausung nicht vorstellen. Nein, gewiss nicht. Mein Haus hat einen Wohnbereich und einen abgetrennten Schlafbereich. Und auch auf Bad und Toilette wollte ich natürlich nicht verzichten. Wie kam es denn dazu, dass sich ein einfaches Spielhaus zu so einer ausgereiften Wohnidee entwickeln konnte? Das war nach dem Tod meines Vaters. Ich bin damals durch den Garten gewandert und wie früher als Kind in mein altes Baumhaus geklettert. Dort oben hatte ich wieder das vertraute Gefühl von einerseits Freiheit und andererseits Schutz. Aha. Ich fühle mich auf einem Baum einfach unendlich wohl. Damals haben Sie also den Plan gefasst, ein großes Baumhaus zu bauen? Ja, das könnte man so sagen. Natürlich gab es auf diesem Weg noch unzählige Schwierigkeiten. Erst musste ich einen Architekten finden, der sich auf so ein Experiment einließ. Und dann die viele Bürokratie, all die Genehmigungen. Ich mag gar nicht mehr daran denken, das war wirklich eine schwierige Zeit. Aber es ist Ihnen geglückt, schließlich die Erlaubnis nicht nur für den Bau, sondern auch für Ihr Wohnen zu bekommen. Richtig. Eigentlich wurde noch weiter an dem Baumhaus gebaut und es wurden ständig Verbesserungen angebracht, als ich schon dort wohnte. Das war aber gut, denn so konnte ich gleich ausprobieren, wie es für mich am angenehmsten und praktischsten war. Was sagt denn der Baum dazu? Oh, das ist ein kräftiger alter Kerl, der mich, glaube ich, gern auf seinen Ästen trägt. Das ist schön. Gibt es denn Situationen, in denen Sie Angst haben? Ja, ich muss zugeben, wenn es einen wirklich starken Sturm gibt, fühle ich mich nicht mehr sicher. Einmal habe ich nachts sogar mein Baumhaus verlassen und bin zu Freunden gefahren. Am nächsten Tag habe ich tatsächlich ein paar Schäden entdeckt, die aber schnell repariert werden konnten. Dann wünsche ich Ihnen noch viele glückliche Jahre in Ihrem Vogelnest. Und nun möchte ich Ihnen ein zweites, ebenso ungewöhnliches Wohnkonzept vorstellen. Nadja Kieser, ich darf auch Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend und vielen Dank für die Einladung ins Studio. Nadja, Sie leben schon viele Jahre ständig auf dem Wasser, in Ihrem Hausboot in Berlin. Erzählen Sie uns doch kurz, wie Sie zu dieser unüblichen Wohnung gekommen sind. Stellen Sie sich vor, so unüblich ist das heute gar nicht mehr. Ich denke, meine Vorgängerin hier mit ihrem Baumhaus war da deutlich extravaganter. Die Zahl der Hausboote in Deutschland nimmt ständig zu. Meistens sind es alte, umgebaute Schiffe, aber es gibt auch moderne Projekte wie die Floating Homes. Denken Sie, dass hier die Diskussion über die globale Erwärmung eine Rolle spielt? Ganz bestimmt. Gerade in gefährdeten Städten wie Hamburg fühlen sich die Leute sicherer in einem Objekt, das mit dem Element Wasser vertraut ist. Wie müssen wir uns das Leben auf einem Schiff vorstellen? Verzichten Sie auf viele komfortable Dinge des normalen Lebens? Oh nein, ich friere zum Beispiel leicht, aber ich habe auf meinem Boot eine sehr gut funktionierende Heizung, genauso wie Elektrizität, Frischwasser und einen Abwasseranschluss. Und was ist mit dem Postboten und der Müllabfuhr? Auch die finden mich. Kostet so ein Liegeplatz denn nicht sehr viel Geld? Natürlich ist das nicht billig, aber für eine gewöhnliche Wohnung muss ja auch Miete bezahlt werden. Aber das klingt nicht mehr nach großer Freiheit. Könnten Sie denn den Entschluss fassen, mit Ihrem Boot eine Reise zu machen und es an einen anderen Platz legen? Einfach ist das nicht. Das ist richtig. Es geht mir auch nicht um die große Freiheit, sondern mehr um das Leben auf dem Wasser. Wasser ist immer in Bewegung. Das gibt mir ein Gefühl von Kraft und Vitalität. Auf der anderen Seite wirkt diese Bewegung auf mich auch äußerst beruhigend. Ja, Ihnen beiden ist zu wünschen, dass wir in nächster Zeit möglichst wenige Stürme erleben, denn sonst wird es ungemütlich bei Ihnen daheim. Ja. Noch einmal vielen Dank fürs Kommen und wir machen jetzt wieder ein wenig Musik. Hören Sie die Antworten und ergänzen Sie die fehlenden Wörter. 1. Weshalb lebt Wanda 10 Meter über dem Erdboden? Weil sie in einem Baumhaus lebt. 2. Wie sieht das Baumhaus aus? Es hat einen Wohnbereich und einen abgetrennten Schlafbereich. Außerdem hat es Bad und Toilette. 3. Weshalb fühlt sich Wanda auf einem Baum so wohl? Es gibt ihr ein Gefühl von Freiheit, aber auch von Schutz. 4. War es schwierig, das Baumhaus zu bauen? Ja, zuerst brauchte sie einen Architekten, der zu so einem Experiment bereit war, und dann brauchte sie viele verschiedene Genehmigungen. 5. Gibt es Situationen, in denen Wanda Angst hat? Ja, bei starken Stürmen fühlt sie sich nicht mehr sicher. 6. Was hat sie einmal bei einem starken Sturm gemacht? Sie hat nachts das Baumhaus verlassen und ist zu Freunden gefahren. Es hatte auch ein paar Schäden gegeben, die aber repariert werden konnten. 7. Nadja lebt in einem Hausboot. Ist das sehr unüblich in Deutschland? Nein, die Zahl der Hausboote nimmt ständig zu. 8. Was gibt es alles auf so einem Hausboot? Es gibt eine Heizung, Elektrizität, Frischwasser und einen Abwasseranschluss. Außerdem kommen auch der Postbote und die Müllabfuhr. 9. Lebt Nadja auf einem Boot, um frei zu sein? Nein, es geht ihr mehr um das Leben auf dem Wasser. Das gibt ihr ein Gefühl von Kraft und Vitalität und beruhigt sie. 10. Welchen Wunsch gibt der Moderator den beiden mit auf den Weg? Dass sie in nächster Zeit wenige Stürme erleben. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie 3b noch einmal und antworten Sie auf die Fragen. 10. Spiel und Sport. 10. Übung 1. Fit in den Tag. 1a. Im Radio gibt es jeden Morgen um 6 Uhr ein paar Minuten Gymnastik für Frühaufsteher. Hören Sie und ordnen Sie die Anweisungen den passenden Bildern zu. Guten Morgen, liebe Frühaufsteher. Während alle anderen noch faul in ihren Betten liegen, gehen wir aktiv in den Tag. Sie werden sehen, wie gut Ihnen unsere kleinen gymnastischen Übungen tun. 1. Zuerst stellen Sie sich entspannt und gerade hin. Lassen Sie Ihre Arme locker hängen. Nun springen Sie ein Stück hoch, nicht zu weit. Das wiederholen Sie 10-mal. 2. Nun bleiben Sie fest auf beiden Beinen stehen und strecken die Arme nach oben, ganz weit. Stellen Sie sich vor, Sie würden abwechselnd mit der rechten und mit der linken Hand nach einem Apfel greifen, der in einem Baum hängt. Auch diese Übung 10-mal. 3. Als nächstes stellen Sie Ihre Füße ein wenig auseinander, etwa so weit, wie Ihre Schultern breit sind. Während Sie sich nach rechts beugen, heben Sie den linken Arm über den Kopf und strecken ihn zur Seite. Wenn Sie sich nach links beugen, dasselbe mit dem rechten Arm. Jeweils 15-mal. 4. Jetzt breiten Sie auf dem Boden ein Handtuch aus und legen Sie sich darauf auf den Rücken. Stellen Sie die Füße auf den Boden, sodass die Knie der höchste Punkt sind. Sie richten Ihren Oberkörper auf und berühren kurz mit den Händen Ihre Knie. Legen Sie Ihren Oberkörper nicht ganz ab. Diese Bewegung wiederholen Sie 30-mal. 5. War das anstrengend? Dann gönnen Sie sich eine kleine Pause von einer Minute und liegen Sie ganz entspannt da. 6. Jetzt geht es wieder weiter. Sie legen sich auf die rechte Seite und winkeln das rechte Bein ein wenig an. Das linke Bein strecken Sie aus und heben es hoch. Wenn Sie das Bein wieder senken, legen Sie es nicht ab. Es bleibt am Ende ein wenig in der Luft. 10 Wiederholungen. Dann kommt die andere Seite an die Reihe. 7. Nun legen Sie sich auf den Bauch. Strecken Sie Ihre Beine und Arme gerade aus. Jetzt heben Sie das linke Bein und den rechten Arm. Das wiederholen Sie 10-mal. Und dann machen Sie dasselbe mit dem rechten Bein und dem linken Arm. 8. Setzen Sie sich gerade hin und strecken Sie Ihre Beine aus. Beugen Sie Ihren Oberkörper und versuchen Sie, mit den Händen Ihre Zehen zu fassen. Seien Sie nicht frustriert, wenn das noch nicht geht. Machen Sie ein oder zwei Wochen lang regelmäßig unser Morgenprogramm und schon werden Sie Erfolge sehen. 9. Nun stellen Sie sich noch einmal hin und strecken Sie sich in alle Richtungen. Schütteln Sie dabei Ihre Arme und Beine und machen Sie sich locker für einen erfolgreichen Tag. Vielen Dank, dass Sie so fleißig mitgemacht haben. Wir hören uns wieder morgen früh. Tschüss und auf Wiederhören. Eins b. Sehen Sie sich die Bilder an und geben Sie die entsprechenden Anweisungen, die Sie bereits aus 1a kennen. Dann hören Sie und wiederholen Sie. 1. Legen Sie sich auf den Bauch. 2. Setzen Sie sich hin. 3. Strecken Sie Ihre Beine aus. 4. Legen Sie sich auf den Rücken. 5. Stellen Sie Ihre Füße auf den Boden, sodass die Knie der höchste Punkt sind. 6. Richten Sie den Oberkörper auf und berühren Sie mit den Händen die Knie. 7. Stellen Sie sich gerade hin. 8. Strecken Sie Ihre Arme über den Kopf nach oben. 9. Stellen Sie Ihre Füße ein wenig auseinander. 10. Beugen Sie sich nach rechts. 11. Heben Sie den linken Arm über den Kopf und strecken Sie ihn zur Seite. 12. Stellen Sie sich hin und schütteln Sie locker Ihre Arme. C. Übung 2. Mehr als nur ein Hobby? 2a. Hören Sie das Interview mit dem jungen Eisschnellläufer Jakob Meißner einmal ganz. Dann hören Sie es noch einmal in Abschnitten und beantworten Sie die folgenden Fragen. Jakob, du bist heute wieder einmal deiner Konkurrenz davongelaufen. Was ist das Geheimnis deines konstanten Erfolgs? Naja, immer bin ich auch nicht erfolgreich. Zum Beispiel in Innsbruck letztes Jahr, da bin ich gestürzt und konnte nur den 4. Platz belegen. Was nach einem Sturz immer noch eine gute Leistung ist. Ja, klar, aber

Ich weiß nicht. Ich würde gern etwas Leichteres anschauen. Krimis sind immer so dramatisch. Mein Tag war heute dramatisch genug. Oh, du Armer. Dann vielleicht im ZDF Aspekte? Interessante Beiträge über kulturelle und politische Themen? Naja, ist auch nicht gerade leichter. Und hier, was meinst du? Eine französische Komödie aus den 80er Jahren mit Louis de Funès. Du, das macht mich nervös. Diese wahnsinnig schnellen Dialoge und immer reden mindestens zwei Personen gleichzeitig, weil es so schlecht synchronisiert ist. Bitte nicht. Du hast ja recht. Oder etwas ganz Ruhiges. Hier gibt es eine Dokumentation über die Vogelwelt in Mecklenburg-Vorpommern. Weißt du was? Dann gehe ich lieber ins Bett. Das ist ja sicher wahnsinnig interessant, aber wahrscheinlich schlafe ich nach 5 Minuten ein. Oh, schau mal. Das ist ein toller Film. Krieg und Frieden in der alten Verfilmung mit Audrey Hepburn. Schatz, weißt du, wie lange das dauert? Im Privatsender mit ständigen Unterbrechungen für Werbung? Im Programm steht, er endet um 0.40 Uhr. Schade, das schaffe ich heute nicht mehr. Hier gibt es einen Themenabend zu Nofretete und mehrere Beiträge zur Geschichte des alten Ägyptens. Bettina, ich möchte entspannen und nicht mich langweilen. Ist ja gut. Was schlägst du vor? Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall könnten wir erst einmal die Nachrichten anschauen. Und dann zappen wir einfach mal durch. Die Nachrichten möchte ich auch sehen, aber zappen? Mit mir nicht? Das macht mich ganz verrückt. Und wie wär's mit den Simpsons? Oh, unser Abendprogramm wird immer intellektueller. Jetzt habe ich die Idee. Wir haben uns doch immer noch nicht die DVD angeschaut, die du mir zum Geburtstag geschenkt hast. Diese alte BBC-Verfilmung von dem Jane Austen-Roman. Das wäre doch etwas. Und den können wir auch auf Englisch anschauen. Da hast du dann deine intellektuelle Herausforderung. Einverstanden. Ich hole schon mal die Flasche Rotwein. Und ich die Schokolade. Eins B. Hören Sie und sprechen Sie nach. 1. Es gibt so viele Krimiserien, aber Krimis gefallen mir nicht. Die sind immer so dramatisch und brutal. 2. Ich mag gerne Beiträge über politische oder kulturelle Themen. 3. Alte Filme, die aus dem Französischen übersetzt wurden, sind oft sehr schlecht synchronisiert. 4. Ich entspanne mich gern bei einer leichten Komödie. 5. Dokumentationen über Tiere oder fremde Länder sind die einzigen Sendungen, die ich gern im Fernsehen anschaue. 6. Ich könnte mir jeden Abend einen romantischen Liebesfilm anschauen. 7. Politische Diskussionsrunden finde ich sehr interessant. Dabei lerne ich neue Argumente kennen und bilde meine politische Meinung. 8. Die vielen Werbeunterbrechungen auf den Privatsendern machen es für mich schwierig, einen Film wirklich zu genießen. 9. Am liebsten zappe ich den ganzen Abend durch alle Programme. Dann stört mich auch die Werbung nicht mehr. 10. Inzwischen gibt es Castingsendungen zu den verschiedensten Themen. 11. Viele amerikanische Serien sind bei deutschen Jugendlichen sehr beliebt. 12. Ich sehe mir jeden Abend die Nachrichten und den Wetterbericht an. So bin ich immer gut informiert. D. Übung 2. Curryhuhn im Park. 2a. In einer beliebten Talkshow wird jeden Monat ein neuer Film vorgestellt. Heute ist Katja Künzle eingeladen, die in der neuen Liebeskomödie Curryhuhn im Park die Hauptrolle spielt. Hören Sie und verbinden Sie die passenden Sätze. Ich freue mich, Katja, dass du heute Abend kommen konntest. Ganz meinerseits, Kai. Herzlichen Dank für die Einladung. Katja, ab nächstem Donnerstag läuft in unseren Kinos dein neuester Film. Was dürfen wir uns unter dem seltsamen Titel Curryhuhn im Park vorstellen? Die Schlüsselszene spielt in einem Park.

und er muss zurück nach Indien. 11. Nicole ist bald überzeugt, dass der wirkliche Grund für Salims Reise nach Indien eine arrangierte Hochzeit ist. 3. Filmszene aus Curry Huhn im Park. 3a. Hören Sie die kleine Filmszene und kreuzen Sie an. Was ist richtig? Was ist falsch? Hallo? Hallo, Frau Jellinger, hier ist Ihr... Entschuldigen Sie bitte meine Frage, aber was ist denn mit Ihnen los? Ich denke nicht, dass Sie das etwas angeht. Natürlich nicht, aber... Nein, eigentlich doch. Schauen Sie, ich bringe Ihnen jeden Abend Ihr Essen und da lernt man sich doch ein bisschen kennen. Und fragt sich, warum geht eine hübsche junge Frau denn nicht raus und... Hallo, will ich das alles jetzt wirklich hören? Geben Sie mir meinen Huhn und sagen Sie mir, wie viel es kostet. Nein, Sie holen sich jetzt eine Gabel und kommen mit mir runter in den Park. Ich wollte sowieso gerade Pause machen. Draußen ist es warm und noch ein bisschen sonnig und... Sie geben mir jetzt einfach mein Curryhuhn und dann verschwinden Sie. Draußen scheint noch ein bisschen die Sonne. Und es ist warm und es schmeckt viel besser, wenn man mit einem Freund zusammen ist. Ach, jetzt sind wir also schon Freunde. Klar, ich bringe Ihr Essen, lade Sie ein in den Park und will Ihnen zuhören. Dann bin ich Ihr Freund. Ich fasse es nicht. Warum eigentlich immer Curryhuhn? Das war bei unserem Lieblingsinder so ein schöner Abend. Ich habe ein Curryhuhn gegessen und wir waren so glücklich. Oh, ist Ihr Mann verstorben? Wie furchtbar. Ach, verstorben. Eine SMS hat er mir geschickt, verstehen Sie? Einfach so. Seine Gefühle hätten sich verändert und er bräuchte ein bisschen Zeit für sich selbst und eine Beziehung wäre ihm momentan zu eng. Männer, es ist immer... Jetzt holen Sie mal Ihre Gabel. Das Huhn wird kalt. 3b. Die folgenden Sätze geben die Gefühle der Darsteller wieder. Hören Sie und schreiben Sie in die Lücken. 1. Nicole ist traurig und weint, weil ihr Freund sie verlassen hat. 2. Salim interessiert sich für Nicole, aber er hat nicht den Mut, sie zu fragen, was los ist. 3. Eines Abends, als sie ihm weinend die Tür öffnet, möchte er sie nicht alleine lassen. 4. Sie ärgert sich zuerst darüber und antwortet ihm, dass ihn ihr Leben nichts angeht. 5. Salim will Nicole überreden, mit ihm in den Park zu gehen. 6. Nicole fühlt sich von Salim genervt und will, dass er schnell wieder verschwindet. 7. Salim bietet Nicole seine Freundschaft an. 8. Salim ist neugierig und möchte wissen, warum Nicole immer Curryhuhn bestellt. 9. Curryhuhn erinnert Nicole an den letzten glücklichen Abend, den sie mit ihrem Freund verbracht hat. 10. Salim denkt, dass Nicoles Mann gestorben ist, und das tut ihm sehr leid. 11. Nicole ist tief enttäuscht und wütend, weil ihr Freund die Beziehung einfach mit einer SMS beendet hat. 12. Salim versucht Nicole zu beruhigen und sie aus ihren negativen Gefühlen zu holen. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie 3b noch einmal und sprechen Sie nach. D. Übung 4. Schneechaos in den Alpen. 4a. Ende November gibt es einen massiven Wintereinbruch im Süden Deutschlands und in den Alpen. Die Nachrichtensprecherin Grit Benson schaltet zu einem Journalisten, der einen Lagebericht aus einem betroffenen Dorf gibt. Hören Sie und ergänzen Sie die Lücken. In den letzten Tagen sind im Süden Deutschlands und in den Alpen Unmengen von Schnee gefallen und es ist kein Ende abzusehen. Unser Korrespondent Michael Wengert ist in einer von der Umwelt abgeschnittenen Ortschaft in den Bergen und hat mit den Menschen dort gesprochen. Michael, können Sie mich hören? Guten Abend, Grit. Ich stehe hier vor Ort in einem der am schwersten betroffenen Gebiete in dem Wintersportort Glenfall auf etwa 1200 Meter Höhe. Seit dem Schneesturm vor 2 Tagen sind hier über 2 Meter Neuschnee gefallen. Zum Glück hat der Sturm inzwischen nachgelassen, aber es schneit ständig weiter. Die Straßen zu dem Dorf sind gesperrt und ich konnte den Ort nur mit einem Helikopter erreichen. Zahlreiche Urlauber sind eingeschlossen und haben keine Möglichkeit, in den nächsten Tagen nach Hause zu fahren. Zeitweise war sogar die Stromversorgung unterbrochen. Dieses Problem konnte aber inzwischen gelöst werden. Die Versorgungslage der Einwohner und ihrer Gäste ist schwierig. Die Grundnahrungsmittel müssen per Helikopter gebracht werden, wenn das Wetter es erlaubt. Dennoch ist die Stimmung in den Hotels und Pensionen einigermaßen gut. Die Menschen helfen sich gegenseitig und versuchen, Ruhe zu bewahren. Vielen Dank, Michael Wengert. Kommen Sie gut wieder nach Hause. Danke Ihnen. Nun schalten wir noch zur A8, wo sich auf der Höhe von Regensburg ein schwerer Unfall ereignet hat. Hier stecken die Menschen seit Stunden in ihren Autos fest. Hans Fischer, können Sie mich hören? Hans Fischer? Meine Damen und Herren, wir haben hier leider ein Problem mit der Übertragung und können die Reportage momentan nicht senden. So viel kann ich Ihnen aber schon berichten, dass sich die Lage allmählich entspannt. Die beiden Lastwagen, die von der Straße abgekommen waren, konnten abtransportiert werden und auf wenigstens einer Fahrbahn kann wieder normaler Verkehr stattfinden, wenn auch sehr langsam. Einige Fahrzeuge sind jedoch noch liegen geblieben. Freiwillige Helfer verteilen Decken und warme Getränke, ein paar ältere Autofahrer mussten mit Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht werden. Auch die Flughäfen München und Innsbruck kämpfen mit der Wetterlage. Viele Flüge mussten gestrichen werden und unzählige Menschen warten auf verspätete Anschlussflüge. Die Flugzeuge werden vom Eis befreit, aber solange es so stark weiterschneit, kann der normale Flugbetrieb nicht wieder aufgenommen werden. Das waren die Nachrichten. Kommen wir nun zur Wettervorhersage. Jetzt sind Sie dran. Antworten Sie auf die Fragen und hören Sie zur Kontrolle. 1. Warum ist der Ort von der Umwelt abgeschnitten? Weil die Straßen gesperrt sind. 2. Wie viel Schnee ist seit 2 Tagen gefallen? 2 Meter Neuschnee. 3. Wie kann man den Ort erreichen? Nur noch mit dem Helikopter. 4. Sind nur Einwohner in dem Ort? Nein, auch zahlreiche Urlauber sind eingeschlossen. 5. Welches Problem konnte inzwischen gelöst werden? Die Stromversorgung war zeitweise unterbrochen. 6. Was machen die Menschen in den Hotels und Pensionen? Sie helfen sich gegenseitig und versuchen, Ruhe zu bewahren. 7. Was ist auf der A8 passiert? Dort hat sich ein Unfall ereignet. 8. Kann man jetzt auf der Straße wieder normal fahren? Ja, aber nur auf einer Fahrbahn und sehr langsam. 9. Fahren alle Fahrzeuge wieder? Nein, einige Fahrzeuge sind liegen geblieben. 10. Was machen freiwillige Helfer? Sie verteilen Decken und warme Getränke. 11. Was ist auf den Flughäfen München und Innsbruck los? Viele Flüge mussten gestrichen werden und unzählige Menschen warten auf verspätete Anschlussflüge. 12. Was geschieht mit den Flugzeugen? Sie werden vom Eis befreit. E. Bildung und Beruf. E. Übung 1. Zukunftspläne. 1a. Jakob und Sabine sind gute Freunde. Sabine ist in der Oberstufe im Gymnasium und Jakob macht gerade an der Realschule seine mittlere Reifeprüfung. In letzter Zeit unterhalten sie sich häufig darüber, wie es nach der Schule weitergehen soll. Hören Sie und kreuzen Sie an. Was ist richtig? Vorsicht, es kann auch mehr als eine Lösung richtig sein. Und Jakob, wie geht's dir mit deinen Prüfungen? Es läuft eigentlich ganz gut. Nächste Woche noch 2, dann habe ich es geschafft. Hoffentlich bekomme ich den Durchschnitt, den ich für die Fachoberschule brauche. Das heißt, du willst jetzt wirklich weitermachen nach der mittleren Reife? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß einfach noch nicht, was für ein Beruf der richtige für mich ist. Außerdem sind meine Chancen mit Abitur noch besser. Ja, das haben meine Eltern auch immer gesagt, wenn ich mit der Schule aufhören wollte. Wahrscheinlich haben sie ja recht. So kurz vor dem Ziel aufzugeben, wäre wirklich verrückt. In 2 Jahren habe ich es ja auch geschafft. Aber es ist schon hart. Das glaube ich dir. Was willst du denn nach dem Abitur machen? Am liebsten würde ich erst einmal ein Jahr ins Ausland gehen. Entweder als Au-pair-Mädchen oder mit dem Programm Work and Travel. Südamerika wäre toll. Oder Australien. Du hast doch auch Spanisch in der Schule, oder? Ja. Letztes Jahr konnte ich endlich Latein ablegen und Spanisch nehmen. Eine Freundin meiner Schwester hat in Chile in einem Kinderheim gearbeitet. Das war eine tolle Erfahrung für sie. Und wenn ich keinen Studienplatz für Medizin bekomme, überlege ich mir vielleicht, Pädagogik zu studieren. Das könnte ich mir auch gut für dich vorstellen. Medizin dauert so unglaublich lang. Erst wartest du, wenn du Pech hast, ein paar Jahre auf deinen Studienplatz. Dann studierst du 5 oder 6 Jahre, dann die Doktorarbeit und die Assistenzzeit. Du bist uralt, bis du fertig bist. Das stimmt schon, aber das ist mein Traum seit meiner Kindheit. Mal sehen. Und du, was kommt für dich in Frage? Du musst dich doch auf der Fachoberschule auch schon für einen Schwerpunkt entscheiden. Ja, ich überlege noch, ob ich den Kunstzweig nehmen soll oder den Wirtschaftszweig. Beides würde mich interessieren. Mit dem Fachabitur in Wirtschaft könnte ich sicher eine kaufmännische Ausbildung in einer Firma machen und dann vielleicht noch BWL studieren, also Betriebswirtschaft. Puh, das klingt verdammt trocken. Ja, aber mir macht es Spaß. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich auch nicht schlecht bin in Grafik und Design. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Und wenn du erstmal nach der mittleren Reife ein Praktikum machst? Das hatte ich mir sowieso schon überlegt. Ein Jahr Auszeit mit Praktika oder auch ein freiwilliges soziales Jahr. Vielleicht weiß ich danach, was ich will. Warst du schon bei der Berufsberatung? Noch nicht. Jetzt muss ich erst einmal die Prüfungen gut schaffen. Dann sehe ich weiter. Also, lern schön. Ich drücke dir die Daumen. Danke. Und nächste Woche, wenn's vorbei ist, gehen wir feiern, ja? Klar. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie und wiederholen Sie. 1. Ich schreibe gerade die Prüfungen für die mittlere Reife. 2. Wenn ich alles gut bestanden habe, gehe ich auf die Fachoberschule. 3. Auf der Fachoberschule nehme ich den Wirtschaftszweig, denn dann habe ich das Fachabitur in Wirtschaft. 4. Zuerst aber nehme ich mir ein Jahr Auszeit und mache verschiedene Praktika. 5. Ich könnte eine kaufmännische Ausbildung in einer großen Firma machen und dann noch Betriebswirtschaft studieren. 6. Auf jeden Fall gehe ich nach meinen Prüfungen zur Berufsberatung. 7. Und was sind deine Pläne? 8. Ich habe in 2 Jahren mein Abitur und möchte dann für ein Jahr ins Ausland gehen. 9. Ich könnte vielleicht als Au-pair-Mädchen nach Südamerika gehen, denn ich lerne in der Schule Spanisch. 10. Hoffentlich bekomme ich einen Studienplatz für Medizin, denn das ist seit meiner Kindheit mein Traumberuf.

Bei einem Bewerbungsgespräch muss der Bewerber höflich sein und passende Kleidung tragen. 8. Er muss sich gut über die Firma und die neue Stelle informiert haben. 9. Der Personalchef möchte etwas über seine Motivation und seine Fähigkeiten wissen. 10. Am besten ist es, in einem Bewerbungsgespräch möglichst authentisch zu sein. 11. Der Bewerber sollte von Anfang bis Ende des Gesprächs höflich und konzentriert dabei bleiben und zeigen, dass er sich gut vorbereitet hat. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie 3b noch einmal und sprechen Sie nach. F. Geld und Geschäfte. F. Übung 1. Warm und weich hat seinen Wert. 1a. Elsa ist auf der Suche nach einem warmen Winterpullover und entdeckt einen hübschen im Schaufenster einer kleinen Boutique. Hören Sie den Dialog und kreuzen Sie an. Was ist richtig? Guten Morgen. Guten Morgen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe in Ihrem Schaufenster einen hübschen Pullover gesehen. Den würde ich gerne mal anprobieren. Ist das möglich? Ja, selbstverständlich. Welche Größe haben Sie? 38? Ja, genau. Das tut mir jetzt leid, aber der ist nur noch in Größe 40 da. Möchten Sie ihn trotzdem probieren? Der kommt mir ein bisschen groß vor, aber ich probiere ihn mal. Darin sehe ich aus wie ein Bär. Nein, das geht gar nicht. Ja, der ist einfach zu weit geschnitten. Dürfte ich Ihnen ein paar andere Modelle zeigen? Ja, gern, denn ich brauche dringend einen warmen Winterpullover. Hier hätte ich einen, der eng anliegt und aus reiner Wolle ist. Deshalb ist er sehr warm, obwohl er einem relativ dünn vorkommt. Oh ja, der ist hübsch. Aber nein, ich bin leider sehr empfindlich und Wolle kratzt furchtbar auf der Haut. Das ertrage ich leider gar nicht. Ich verstehe. Dann sollten Sie vielleicht diesen hier probieren. Der besteht zu 70% aus wunderbar weicher Kaschmirwolle. Und dann ist noch Seide und Schurwolle beigemischt. Das ist wirklich purer Luxus auf der Haut. Möchten Sie ihn anprobieren? Gern. Oh ja, der trägt sich unglaublich angenehm. Aber die Farbe, finden Sie nicht, dass dieses Beige mich blass macht? Ja, Sie könnten eine frischere Farbe vertragen. Ich sehe mal im Lager nach, in welchen Farben wir dieses Modell noch da haben. Hier, in Rot und in Grün. Zu Ihren grünen Augen könnte ich mir den Grünen gut vorstellen. Ich liebe Grün. Lassen Sie mich doch den kurz probieren. Wunderschön. Aber ich vermute, diese Qualität hat auch ihren Preis, oder? Wie teuer ist er denn? Sie haben Glück, dieses Modell wurde von 185 auf 135 Euro heruntergesetzt. Die Saison geht ja bald zu Ende. Das ist wirklich eine günstige Gelegenheit. So viel wollte ich eigentlich nicht ausgeben. Ich kann ja verstehen, dass man Kaschmir nicht geschenkt bekommt, aber hätten Sie nicht vielleicht auch etwas Preiswerteres da? Tja, dieser Pullover ist eine Mischung aus Wolle und Synthetikfasern. Der trägt sich sicherlich auch recht angenehm. Wenn Sie an der Qualität sparen möchten? Naja, möchten ist vielleicht nicht das richtige Wort dafür. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Er kommt mir auch nicht so warm vor. Natürlich wärmt die Synthetikfaser nicht so gut wie Naturmaterial. Auch kann es passieren, dass sich beim Waschen die Passform etwas verändert. Dieses Problem haben Sie natürlich bei dem etwas teureren Pullover nicht. Der ist nach Jahren noch wie neu. Meinen Sie? Gefallen würde er mir ja schon sehr. So ein edles Stück kauft man sich ja auch nicht jeden Tag. Sie sollten es sich wert sein. Man spart ein bisschen an weniger wichtigen Dingen. Und schon bemerkt man diese Ausgabe nicht mehr.

Na, ich hoffe, dass das nicht passieren wird. Was brauchen Sie jetzt noch von mir? Eigentlich nur Ihren Personalausweis und diese Formulare hier müssten Sie ausfüllen. Möchten Sie Zugang zum Online-Banking? Wie funktioniert das denn? Sie loggen sich an Ihrem PC ein, können den Kontostand einsehen und Überweisungen tätigen. Ach, das ist ja toll. Dann kann ich am Computer nachschauen, wie viel ich auf meinem Konto habe. Und kann auch gleich Rechnungen bezahlen? Ja, wir können Ihnen auch gleich einen Dauerauftrag mit der Überweisung der Miete einrichten. Damit das automatisch zum Monatsanfang an den Vermieter geht. Oh ja, das wäre gut. Gut. Hier wäre dann noch eine Unterschrift nötig. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie und wiederholen Sie. 1. Ich möchte bitte bei Ihrer Bank ein Girokonto eröffnen. 2. Muss ich dafür Kontoführungsgebühren zahlen? 3. Wie viel kostet eine EC-Karte pro Jahr? 4. Wie viel kostet es, wenn ich am Bankautomaten Geld abheben möchte? 5. Hier ist der Beleg über meine monatlichen Einnahmen. 6. Wie weit kann ich mein Konto überziehen? 7. Wie hoch ist der Zinssatz auf den Dispo-Kredit? 8. Können Sie mir bitte Online-Banking einrichten? 9. Für die Überweisung der Miete würde ich gern einen Dauerauftrag einrichten. 10. Wo muss ich unterschreiben? F. Übung 4. Immer nur Werbung im Radio. 4a. Klaus möchte im Radio ein bisschen Musik hören. Aber sobald er etwas gefunden hat, was ihm gefällt, wird wieder Werbung geschaltet. Hören Sie und kreuzen Sie an. Um was für Produkte handelt es sich? Hand aufs Herz! Wann haben Sie Ihren Lieben das letzte Mal einen wohlschmeckenden Sonntagskuchen gebacken? Sie erinnern sich nicht mehr? Dann wird es höchste Zeit. Überraschen Sie Ihre Familie mit einem duftenden Meisterwerk auf Ihrem Kaffeetisch. Kinderleicht zu backen mit Kuchenmeisters Backmischung Superior. Kuchenmeisters Backmischungen gelingen immer. Wählen Sie aus: Kuchenmeisters Backmischung Zitronentraum, Kuchenmeisters Backmischung Verführung au Chocolat und Kuchenmeisters Backmischung. Ja, gut. Kann man hier vielleicht einfach mal Musik hören? Sie fühlen sich ausgepowert. Sie sind immer müde und antriebslos. Jeder Schritt fällt Ihnen schwer. Damit ist jetzt Schluss. Die High Energy Drops von der Firma Rickler bringen Ihren Schwung zurück. Einfach einen High Energy Drop auf Ihrer Zunge zergehen lassen und schon fühlen Sie sich wie neu geboren. Starten Sie tatkräftig in den Tag. Mit Ricklers High Energy Drops werden Sie... Formschöne Qualitätsmöbel geben Ihrer Wohnung erst die erlesene Atmosphäre von stilsicherem Geschmack und kultivierter Lebensart, die Sie brauchen. Schmiegen Sie sich in unsere exklusiven Ledersessel. Lassen Sie Ihren Blick auf dem außergewöhnlichen Design exotischer Regale ruhen und Sie wissen, was Ihrem Leben bisher fehlte. Valo. Oh, das hält doch keiner aus. Wirklichkeit werden. PS bei 6700 Umdrehungen pro Minute. Von 0 auf 100 in 3,8 Sekunden bei einer Höchstgeschwindigkeit von 262 km/h. Road King weiß, was Männer mögen. Road King. Jetzt reicht's. Jetzt hole ich mir meinen MP3-Player. Meine Güte, überall dieser Konsumwahnsinn. G. Fremdes und Vertrautes. G. Übung 1. Bayram und Schultüte. 1a.

Aber weshalb sagen Sie nicht einfach, ein Ort, an dem ich mich wohlfühle? Warum gleich Heimat? Wie viel Krieg und Unglück hat dieses Wort in der Geschichte schon gebracht, wenn es zu übertriebenem Patriotismus führt? Wir leben in einer globalisierten Welt und der moderne Mensch sollte sich an den Gedanken gewöhnen, überall zu Hause sein zu können. Und was denken Sie, wo dieser moderne Mensch einmal begraben sein möchte? Doch da, wo er sich heimisch fühlt, in seiner Heimat. Das kann dort sein, wo er herkommt oder dort, wo es ihn hingezogen hat, weil er an diesem Ort eine für ihn ideale Umwelt gefunden hat. Meiner Ansicht nach gelingt es den Menschen aber meist nicht, so einen Ort zu finden. Dann steht dieser gefühlsbeladene Begriff Heimat für den ewigen Ort der Sehnsucht. Nie realistisch, weil er ja weit weg ist. Und was weit weg ist, scheint mir viel wunderbarer, als wenn ich es aus der Nähe sehe. Da stimme ich Ihnen zu. Allerdings habe ich auch nie behauptet, dass es jedem glückt, seine Heimat zu finden oder ein völlig positives Gefühl damit zu verbinden. Im Gegenteil, es wird in unserer heutigen Welt sicherlich immer schwieriger, einen Ruhepunkt zu finden. Weltoffenheit ist gefordert. Mobilität, globales Denken und die Entwicklung findet in einer rasanten Geschwindigkeit statt. Die alten Strukturen, die den Menschen früher Halt gegeben haben, verlieren heute immer mehr an Bedeutung. Die Familie, die Kirche, der Zusammenhalt der Menschen auf dem Land. Umso stärker ist der Wunsch vieler Menschen nach einer Möglichkeit der Identifikation. Tillmann, ich muss mich entschuldigen, aber unsere Sendezeit ist zu Ende. Somit hatte Paula Kleber heute Abend das letzte Wort und ich hoffe, dass wir unsere interessante Diskussion in einer unserer nächsten Sendungen fortsetzen können. Nun zu unserem nächsten Beitrag. »2b. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie, wiederholen Sie und hören Sie zur Kontrolle noch einmal. 1. Paula Kleber schreibt in ihrem Buch, dass jeder Mensch eine Sehnsucht nach Wärme und Geborgenheit hat. 2. Sie denkt, dass die Heimat nicht immer identisch sein muss mit dem Ort, an dem man geboren ist. 3. Ihrer Meinung nach sind Menschen unglücklich, wenn sie sich von sozialen Kontakten ausgeschlossen fühlen. 4. Sie ist überzeugt, dass sich Menschen einen Ort suchen können, der für sie Heimat ist. 5. Allerdings gibt sie zu, dass es nicht jedem gelingt, ein völlig positives Gefühl mit dem Wort Heimat zu verbinden. 6. Ihrer Ansicht nach wird es in der heutigen Welt immer schwieriger, einen Ruhepunkt zu finden. 7. Die Ursache liegt für Sie im globalen Denken und dem Verschwinden der alten Strukturen, die den Menschen früher Halt gegeben haben. 3. Übung 3. Ein Lied und seine Quellen. 3a. Im Verein zur Erforschung regionaltypischer Sagen gibt es heute Abend einen Vortrag über die Lorelei. Hören Sie und kreuzen Sie an. Was ist richtig? Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute wollen wir uns mit einer Sage aus der Gegend des Mittelrheins beschäftigen. Den meisten von Ihnen ist sie bekannt aus dem Gedicht, das der deutsche Dichter Heinrich Heine geschrieben hat und das zu einem berühmten Volkslied wurde. Doch auf welche Sage geht das Gedicht zurück? Hier erkennen wir zwei Hauptquellen, die ich Ihnen kurz skizzieren möchte. In der ersten Geschichte war Lorelei ein junges, schönes Mädchen, die Tochter eines Ritters, der seine Burg auf dem Felsen am Rhein hatte, der heute Lorelei-Felsen heißt. Ein junger Mann wollte sie heiraten. Sie verliebte sich in ihn und der Vater gab sein Ja-Wort. Der Tag der Hochzeit kam näher und der junge Mann fuhr mit einem Schiff den Rhein hinauf, um seine Burg für seine zukünftige Frau vorbereiten zu lassen. Am Tag der Hochzeit stand Lorelei wartend auf dem Felsen, wann denn das Schiff ihres Liebsten endlich käme. Doch auf keinem der Schiffe, die den Rhein hinunterfuhren, war ihr Bräutigam, da dieser inzwischen ein noch schöneres Mädchen gefunden hatte. Nachts sah sie ein allerletztes Schiff auf dem Rhein, doch es war nur ein alter Fischer. Da riss sich Lorelei weinend den Brautkranz aus dem Haar, warf ihn in den Rhein und stürzte sich hinterher. Ihr alter Vater starb vor Kummer, ein Blitz zerstörte die Burg und Lorelei geht seit damals auf dem Felsen als Geist um. Ihr wunderbarer Gesang bringt die Männer um ihren Verstand und lässt ihre Schiffe untergehen. So rächt sich Lorelei an den treulosen Männern. Ich kann nichts dafür. Das erzählt uns die Sage. Kommen wir zur zweiten Quelle des Volkslieds. Demnach ist Lorelei eine Undine, eine Wasserfrau, die mit den Iren in den Wassern des Rheins lebt. Undinen sind launisch, aber nicht böse, leichtsinnig und verspielt. So war es damals geschehen, dass der einzige Sohn eines edlen Rheingrafen auf seinem Schiff sich dem Lorelei-Felsen näherte und dort einen wunderbaren Gesang hörte. Er befahl seinen Schiffern, immer näher zum Felsen hinzufahren. Sie warnten ihn, aber er wollte nicht hören. Schließlich sprang er ans Ufer, aber auf dem nassen Felsen rutschte er aus, stürzte ins Wasser und ging unter. Die Schiffer brachten dem Vater die Nachricht vom Tod seines Sohnes, und der wurde so wütend, dass er befahl, die singende Frau tot oder lebendig gefangen zu nehmen. Seinen Männern gelang es tatsächlich, Lorelei auf ihrem Felsen zu überraschen. Sie saß da, goldgeschmückt, kämmte ihr langes, goldenes Haar und sang wunderbar. Plötzlich wurde sie umstellt von den Männern des Rheingrafen. Doch sie erschrak nicht, sondern lächelte und fragte, »Was wollt ihr?« Der Anführer antwortete, »Wir werden dich fangen und dem Rheingrafen bringen. Du hast seinen Sohn getötet.« Lorelei lachte laut, ging zum Rande des Felsens und rief nach ihrem Vater, dem Rhein, er solle seine Pferde schicken und sie holen. Unten im Fluss erhoben sich zwei riesige weiße Wellen bis hoch zur Lorelei. Sie setzte sich auf ihren Rücken und die Wellen trugen sie hinunter zum Rhein. Als die Männer ihrem Grafen die Nachricht bringen wollten, dass Lorelei keine gewöhnliche Frau, sondern eine Undine sei, fanden sie dort frisch und gesund den jungen Rheingrafen. Er war nicht gestorben. Lorelei hatte ihn nur 3 Tage auf dem Grunde des Rheins liegen lassen, um seine heiße Liebe ein wenig abzukühlen. Dies sind die beiden Hauptlinien dieser Sage, die es in vielen verschiedenen Variationen gibt. Doch immer ist Lorelei einmal die enttäuschte Liebende, die sich das Leben nimmt, und einmal die Undine, die mit den Herzen der Männer spielt. Sicher ist nur eines. Der Teil des Mittelrheins um den Felsen ist einer der gefährlichsten des ganzen Rheins, weil er so tief und so eng ist. Bis heute werden hier die Schiffe durch Lichtsignale gewarnt. 3b. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie, ergänzen Sie die Wörter, sprechen Sie und hören Sie zur Kontrolle. 1. Lorelei heißt ein Gedicht, das der deutsche Dichter Heinrich Heine geschrieben hat. 2. Es geht zurück auf eine Sage aus der Gegend des Mittelrheins. 3. Diese Sage gibt es in 2 verschiedenen Variationen. 4. Die eine Sage erzählt, dass Lorelei die Tochter eines Ritters war, der seine Burg auf dem Lorelei-Felsen hatte. 5. Aus enttäuschter Liebe sprang sie am Tag ihrer Hochzeit vom Felsen in den Rhein, weil ihr Bräutigam nicht gekommen war. 6. Seit der Zeit geht ihr Geist auf diesem Felsen um und singt so wunderbar, dass die Männer auf den Schiffen nicht aufpassen und ihre Schiffe untergehen. 7. Die andere Sage erzählt, dass Lorelei eine Wasserfrau war. 8. Ein junger Rheingraf ist durch ihren wunderbaren Gesang in den Rhein gestürzt und ertrunken. 9. Sein Vater wollte die singende Frau fangen lassen, tot oder lebendig. 10. Aber die Männer des Rheingrafen konnten sie nicht fangen, weil sie sich von ihrem Vater, dem Rhein,

dass Neuerungen aufgeregt diskutiert wurden. 4. Oft sieht die ältere Generation etwas, was ihnen selbst noch nicht vertraut ist, als Gefahr für die Jugend an. 5. Warnungen sind wichtig, aber noch wichtiger ist es, Strategien für einen sinnvollen Umgang mit den neuen Medien zu entwickeln. 6. Für die Eltern ist es wichtig, mit dem Kind am Computer mitzulernen. 7. Die Eltern sollten auch alles kennenlernen, womit das Kind sich beschäftigt. 8. Die Eltern sollten keine Angst haben, dass sie Autorität verlieren, wenn sie einmal etwas von ihren Kindern lernen. 9. Die reale Welt muss für die Kinder genauso spannend bleiben wie die Computerwelt. 10. Ein Kind muss mit allen Sinnen die Welt entdecken und mit Freunden ein soziales Miteinander erlernen. 11. Kopf und Augen des Kindes brauchen Entspannung, also genug Computer- und fernsehfreie Zeit. 12. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und Schlafstörungen sind Warnsignale, die man beachten sollte.